Herzlich willkommen zu einer Stunde Musik aus dem Netz hier bei Byte FM. Musik, die ihr ganz legal und kostenlos herunterladen könnt. Genau darum geht es hier bei Frequency, der Sendung rund um das Thema Netlabels, nette Audio und freie Musik aus dem Netz. Mein Name ist Christian Grasse und das sind Hey Chica, ein wirklich sehr charmant und ruhig klingendes Indie-Pop-Quartett aus Mexiko. Eben gehört Curse This Space von Hey Chica aus Mexiko. Die Band besteht hauptsächlich aus der Sängerin Yeka, die drei Jungs um sich herum schart. Die wiederum verwirklichen genau das, was Yeka sich musikalisch vorstellt. Und das ist ein durchaus melancholischer Mix aus sanftem Pop und atmosphärischem Rock. Seit 2006 bastelt die Band an dieser Mischung bereits und kürzlich erschien eine erste EP mit 4 Songs und 3 Remixen. Das ebenfalls aus Mexiko stammende Netlabel Pony Republic nimmt sich dabei die Online-Vermarktung vor. Die physischen Tonträger vertreibt das Label Happy Garlic. Eine ähnliche Strategie verfolgen auch 5 Jungs aus Dresden. MP3s für Lau und CDs optional zum Kaufen. The Dots nennen sie sich und machen ja ziemlich klassischen eigentlich Rock'n'Roll, der Typisches thematisiert, Verlangen, Verlust und Verrat. Ihre aktuelle EP erschien bei Digital Kunstrasen und heißt Fake Modern Love Songs. Daraus hören wir nun den Opener It Doesn't Matter. We'll be right back. Once at a Place I Frequently von Picayunes, scheint fast so, als würde da ein Wort fehlen in dem Songtitel. Verantwortlich dafür ist ein gewisser Taylor Ross aus Jacksonville, Florida. Und solange es ihn gibt, solange gibt es auch schon Picayunes. Unter diesem Namen kommt immer mal wieder ein Song zustande. An musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten fehlt es Taylor jedoch nicht, denn er spielt noch in diversen anderen Bands, die sich immer wieder mal auflösen und auch wieder neu gründen. Interessant ist auch, das nicht wirklich allzu ernstzunehmende musikalische Konzept hinter Picayunes. Es stellt nämlich Musik dar, so der Macher, die so klingen soll, damit sie Katzen gefällt. Erschienen ist der Katzen-Content bei dem Netlabel Rack'n'Roon Records. Links dorthin findet ihr wie immer am Byte FM Blog. Von englisch singenden Bands zu einer Band, die übers Englisch singen singt. Und zwar auf Portugiesisch. Lucy and the Pop Sonics aus Brasilien. Hier mit dem Song Garota Rock Inglês. Sabe que me lembra um burguês. Eu não leio bairro nem escuto coach. Bite FM. Caution, girls. Maybe the frisbee lovers are playing in your garden. Please be careful because they gonna make it know. Thank you. zwei Elektropop-Nummern mit der ein oder anderen Punk-Anleihe. Zuerst gehört Lucy and the Popsonics mit Garotta Rock in Glass. Erschienen ist das Stück auf einer Compilation von Blue Orange Records. Come Tomorrow heißt die und beinhaltet 11 Songs. Die werden beschrieben mit International Electro Indie Pop. So, das Label. Darauf folgte ein Song von Fluor, einem jungen Spanier namens Xavi Losses. Der hat in seiner Heimat bereits mit einigen namhaften Künstlern zusammengearbeitet und verdient sein Geld als Produzent. Fluor ist eines seiner aktuellen Projekte. Dabei versucht er, den für ihn typischen Electronica mit 8-Bit-Klängen aus alten Spielekonsolen mit poppigen Melodien und Gesang zu verbinden. Und das gelingt ihm ganz gut, wie ich finde. Mehr Musik von ihm findet ihr auf dem Netlabel Imaginary Non-Existent Records, kurz inrex.com. Dort gibt es auch Musik des nächsten Künstlers, der gleichzeitig auch Gründer und Betreiber von Inrex ist, Monoceros. Hier mit dem Stück Depression and Vortex at Jan Mayen. Thank you. Monoceros mit Depression and Vortex at Jan Mayen hier im Soundcatcher Remix. Erschienen ist das Stück auf dem Remix-Album Tales from Late Night Remixes. Das wiederum kann man finden auf inrex.com. Dort kann man es frei herunterladen oder aber in einer hohen MP3-Version oder auch auf CD kaufen. Wir bleiben bei instrumentellen elektronischen Stücken, bewegen uns aber langsam auf ein wenig Hip-Hop zu, ein Genre, das unerklärlicherweise ziemlich unterrepräsentiert ist in der Net-Audio-Szene. Ein Fakt, den ein neu gegründetes Label ändern möchte. Dazu jedoch später mehr. Vorerst folgen zwei Stücke. Erstens Mika von Cohen Park alias Ian Horgood, ein Musiker, der gefühlt ein Album pro Woche veröffentlicht und es aber trotzdem schafft, zu überraschen. Und ein Stück einer aktuellen Veröffentlichung des bulgarischen Netlabels Dusted Wax Kingdom, und zwar XHD von IDEO. Byte FM. Und zwar hört ihr Frequency, die Sendung rund um Netlabels, Netaudio und freie Musik aus dem Netz. Alle hier gespielten Songs könnt ihr auch ganz legal und kostenlos herunterladen. Die entsprechenden Links dorthin findet ihr im Byte FM-Blog. Das findet ihr im Netz auf byte.fm/blog. Vorhin hatte ich es ja schon angedeutet, wir bewegen uns immer mehr in Richtung Hip-Hop, ein Genre, das merkwürdigerweise kaum zu finden ist in der Welt der Netlabels. Das war sicherlich auch ein Grund für Sven Swift und Filippo Aldovini, ein eigenes Label zu gründen, das sich eben nur um Hip-Hop kümmert. Era Broadcast heißt es und ging erst kürzlich online, und zwar mit dem Claim Contemporary Experimental Hip-Hop Music. Was genau hinter diesem Label steckt, erfahrt ihr gleich in einem Interview mit Sven Swift. Zuvor jedoch hier ein musikalischer Einblick hinter die Kulissen von Era Broadcast, und zwar von Bijou mit dem Track Philly Run. Philly Run von Bijou aus Frankfurt. Erschienen ist der Track auf der ersten Veröffentlichung von Era Broadcast, einem neu gegründeten Netlabel, das sich ausschließlich der Hip-Hop-Musik widmet. Betrieben wird das Ganze von Filippo Aldovini, der sich auch um das Netlabel Cymogen kümmert, sowie von Sven Swift, der ebenfalls an diversen Stellen im Netz zu finden ist und dem einen oder anderen vielleicht durch seine Arbeit bei Trailfrack bekannt ist. Nun also Era Broadcast. Mit Sven konnte ich über das neue Labelprojekt sprechen. Getroffen haben wir uns natürlich im Internet. Verabreden via Twitter, reden via Skype. Wenn man sich so im Internet umschaut, gibt es ja tausende Netlabels. Die meisten Netlabels beschäftigen sich mit experimenteller elektronischer Musik, möchte ich jetzt mal so darstellen. Es gibt sehr, sehr wenig Hip-Hop. Warum glaubst du, ist es so? Ja, das ist tatsächlich die Frage, die Philippe und ich uns eigentlich auch gestellt haben. Wenn man mal davon ausgeht, dass es im Hip-Hop ja eine große Mixtape-Kultur gibt, eigentlich sehr verwunderlich, weil das Netz natürlich die perfekte Spielwiese für solche Geschichten ist. Und es gibt ja auch viele, viele Mixtapes, also Rap- und Hip-Hop-Künstler, die Sachen veröffentlichen, auch zum freien Download. Aber Netlabels weniger. Also ich glaube 10 vielleicht maximal. Ihr habt jetzt vor einigen Wochen Era Broadcast gestartet. Worum handelt es sich dabei genau und woran seid ihr besonders im Vergleich zu anderen Netlabels? Wir wollten ein Netlabel gründen, das einen relativ engen Genrefokus hat, halt experimenteller, elektronischer, instrumentaler Hip-Hop. Der Unterschied zu anderen Netlabels soll der sein, dass wir versuchen, die Erfahrungen, die wir bei Simogen und Trafrack gesammelt haben, einfließen lassen und das Ganze auch auf eine neue Ebene heben. Also wir wollen halt versuchen, zaghaft auch in Richtung Kommerzialität unsere Fühler auszustrecken. Also Netlabel 2.0, wenn man so will. Inwiefern kommerziell? Also wie hebt ihr euch da ab? Also was wollt ihr dem Kunden in Anführungszeichen anbieten? Wir wollen auf der einen Seite ausgewählte Releases auf 7-Inch pressen lassen. Angedacht sind dann so, ich sag mal, 4 bis 5 vielleicht pro Jahr. Das hält sich finanziell im Rahmen. Wirkliche Killer-Tracks, die wir dann auch versuchen, mit ein bisschen Promotionsaufwand weltweit zu vermarkten. Auf der anderen Seite sollen die Releases alle frei zum Download zur Verfügung stehen. Und wir müssen noch überlegen, wie wir das machen. Die Idee ist, MP3s zum freien Download zur Verfügung zu stellen und FLAC-Files zum Beispiel für einen geringen Preis dann zum Verkauf anzubieten. Und wie wollt ihr das praktisch machen? Also werdet ihr dann richtig Verträge machen mit den Künstlern, um auch quasi deren Inhalte kommerziell verwerten zu können? Oder wie stellt ihr euch das vor? Also wollt ihr quasi dann auch wirklich wie ein klassisches Label funktionieren in der Hinsicht? Ja, gute Frage. Da kann ich dir ehrlich gesagt jetzt noch gar keine konkrete Antwort zu geben, weil ich mich da mit Filippo noch mal kurz schließen muss. Momentan ist es halt so, dass wir mit mehreren Künstlern in Verhandlungen in Anführungszeichen stehen und überlegen, was wir jetzt als erstes wirklich dann auf Vinyl heraushauen. Und wenn es dann an die Distributions- und Promotionsverträge geht, dann denke ich, werden wir schon schauen, dass wir auch irgendwas Schriftliches vereinbaren, weil ich meine, man weiß nie. Die besten Freunde scheiden sich am Geld. Kommen wir doch mal zur Musik. Du hast gerade gesagt, ihr wollt euch auf einen speziellen musikalischen Fokus ausrichten. Natürlich Bereich Hip-Hop, aber was genau kann man denn musikalisch bei Era Broadcast erwarten? Also ich denke, die Referenz, die die meisten Leute direkt auf der Zunge haben, wenn sie unseren ersten Sampler, unser erstes Release hören, ist Dobry oder Flying Lotus. Also ich sag mal, dieser fiese, basslastige Hip-Hop-Bastard, der momentan so aus L.A. rüber schwappt. Ich denke, Madlib, der große amerikanische Produzent, ist eine Referenz. Also ganz generell gesagt, räudiger, dreckiger Hip-Hop, der vielleicht von manchen Leuten auch viel mehr als beatlastige elektronische Musik bezeichnet würde. So streng ist der Genre-Fokus dann auch nicht. Unsere Idee ist halt einfach, dass es einen starken Hip-Hop-Einfluss haben soll und einfach fresh sein soll. We'll be right back. Eben gehört Pix mit Confusion, erschienen bei Freshpop Records. Desillusion ist das aktuelle und gleichzeitig auch bereits dritte Album des jungen Franzosen. So eng am Hip-Hop war Pix musikalisch jedoch noch nie. Seine vorherigen Releases bewegten sich eher im IDM-Bereich. Der Song davor stammt von dem italienischen Electronic-Hip-Hop-Duo Apes on Tapes. Die beiden steuerten den Song Out for Shrink Pink Drink, dem Debüt-Sampler von Era Broadcast, bei. Einen ähnlichen Namen hat auch ein Netlabel aus Italien, Era Lo-Fi. Dort geht es jedoch nicht um Hip-Hop, sondern, wie der Name es schon sagt, um Lo-Fi. Größtenteils um charmante akustische Musik, die in den eigenen vier Wänden entstand. Oftmals kommen dabei sehr melancholische Stücke ans Tageslicht. Alle dieser Schubladen trifft auf die aktuelle Release von Aitiana zu. Hier mit dem Stück Bonjour Tristesse. FM. I walked across the room to read her tattoo. Better, it said, humans have half lives in big block letters. So smile, stuck out my hand and said something clever, and I asked her what it meant. Even though I had just met her, she said we're greatest when we're babies. Then we start decaying, decrease a little bit every year, but never disappear completely. I got what she was saying, even though it was kind of crazy. She asked if I'd just follow her, she didn't feel like chasing me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. She took me to the dance floor and waited for some major chords, and then she kissed me until she got bored. And I thought about how I'd be alone if Frank kinda caught my interest, and that's why tattoos are dangerous. If her skin was bare, I wouldn't have noticed her there. And if her skin was bare, I would not have cared. From the first second that I saw her, I could feel it in my gut. I'd have to learn again why tattoos are dangerous. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. In knapp anderthalb Minuten wurde uns gerade erzählt, warum Tätowierungen gefährlich sind. Why Tattoos Are Dangerous von Minor Constellations. Das ist Dean Engel und seine Ukulele, nicht mehr und nicht weniger. Mit diesem kleinen Instrument schafft der junge New Yorker wunderbare und ebenfalls sehr kleine Popsongs. Die verteilen sich mittlerweile auf 3 EPs, allesamt erschienen bei Rack & Rune Records, ein Netlabel, das ich auch schon am Anfang dieser Sendung erwähnt hatte. Und damit schließt sich der Kreis, denn die erste Band der Sendung stammt aus dem Hause Pony Republic, genauso wie die letzte. Lazaro Valiente aus Mexiko, hier mit einem Song ihrer aktuellen EP, Dynamo. Mit diesem Indie-Folk-Pop aus Mexiko verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christian Grasse. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Give it a go. I don't know, I don't know. I'd like to sing you a song. Sing along.